Erste liebe Freunde, glaubt nicht jedem. Prüft, ob die Geister von Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in der Welt. Zweiter, so erkennt ihr Gottes Geist, jeder Geist, der sagt, dass Jesus Christus als Mensch gekommen ist, ist von Gott. Dritter, und jeder Geist, der das nicht sagt, ist nicht von Gott. Das ist der Geist des Antichrist. Ihr habt gehört, dass er kommt. Und jetzt ist er schon in der Welt. Vierter, Kinder, ihr seid von Gott. Ihr habt die falschen Propheten besiegt. Denn der, der in euch ist, ist stärker als der in der Welt. Fünfter, sie sind von der Welt. Darum reden sie wie die Welt. Und die Welt hört auf sie. Sechster, wir sind von Gott. Wer Gott kennt, hört auf uns. Wer nicht von Gott ist, hört nicht auf uns. So erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist der Lüge. Siebter, liebe Freunde, lasst uns einander lieben. Denn die Liebe kommt von Gott. Jeder, der liebt, ist von Gott und kennt Gott. Achter, wer nicht liebt, kennt Gott nicht. Denn Gott ist Liebe. Neunter, Gott hat uns seine Liebe gezeigt. Er hat seinen Sohn in die Welt geschickt. So können wir durch ihn leben. Zehnter, das ist die Liebe, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns geliebt. Er hat seinen Sohn geschickt, um unsere Sünden zu vergeben. Elfter, liebe Freunde, wenn Gott uns so geliebt hat, müssen wir auch einander lieben. Zwölfter, niemand hat Gott je gesehen. Aber wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns. Und seine Liebe ist in uns vollkommen. Dreizehnter, wir wissen, dass wir in ihm bleiben und er in uns bleibt. Denn er hat uns seinen Geist gegeben. Vierzehnter, wir haben es gesehen und sagen es, der Vater hat den Sohn als Retter in die Welt geschickt. Fünfzehnter, wer sagt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott. Und er bleibt in Gott. Sechzehnter, wir haben die Liebe erkannt und glauben daran, dass Gott uns liebt. Gott ist Liebe. Wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott. Und Gott bleibt in ihm. Siebzehnter, die Liebe ist in uns vollkommen, wenn wir keine Angst vor dem Gericht haben. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Achtzehnter, in der Liebe gibt es keine Angst. Vollkommene Liebe vertreibt die Angst. Denn Angst hat mit Strafe zu tun. Wer Angst hat, ist in der Liebe nicht vollkommen. Neunzehnter, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Zwanzigster, wer sagt, ich liebe Gott, aber hasst seinen Bruder, der lügt. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. 21. Das ist das Gebot, das wir von ihm haben, wer Gott liebt, soll auch seinen Bruder lieben.